Lesung der Botschaft vom 7. Januar 2022 von Thomas aus der Familie Neubert mit dem Titel Wir werden. Wir werden weiter marschieren, auch wenn alles in Scherben fällt. Denn heute hört uns Deutschland und morgen die ganze Welt. Als der weltbekannt gewordene DEFA-Film Pianke 1980 in Potsdam und meiner Heimat Zeuthen gedreht wurde, marschierte ich für die Dreharbeiten mit in den Reihen der Hitlerjugend, rechtzeitig außen, meiner langen Haare wegen, die ich mir keinesfalls eines Filmes wegen abschneiden lassen wollte. Den Liedtext hatten wir zu erlernen und gemäß der Regieanweisung sofortig wieder zu vergessen. Wie denn nur bei all den entsprechenden teuflischen Gleichnissen der Scherbenvielfalt seither? Dies als meine Gedankenformationen in der dunklen Zeit während des kommunistischen Nationalsozialismus der DDR, gleich dem Erlebten auch danach mein Gefühl nach der Maueröffnung an 9/11 des Jahres angeblicher Freiheit 1989. Ob Sozialismus, Stalinismus, Faschismus, Dämonkratismus, Gestalten gleichschwingender Ausprägung von Gesellschaftsformen aus der Feder der Kinder des Teufels sind und bleiben teuflisch. Recht sollte jener Komponist dieses Liedes, Hans Baumann, inhaltlich behalten, denn auch heute noch liegt die gesamte Erdenwelt in künstlich erzeugtem Scherbenhaufen und das wegen der deutschsprachigen. Grund hierfür ist der noch immer gleiche Satanismus, wie er seit dem Ersten Kriege 1618 gegen uns angewandt, hinter dem sich die immer gleichen faschistoide Strukturmacher zu verstecken versuchen. Warum aber leidet der deutschsprachigen wegen die ganze Welt? Wir Schöpferwesen aus dem Mittelreich sind in bestimmter Weise für das Fortbestehen dieser Weltenebene verantwortlich. Übernahmen bestimmte Seelen, in Summe sind es 144.000, den Hüterauftrag für Mutter. Vernachlässigten aber aufgrund einer perfiden und besonders hinterfotzigen Täuschung unsere Pflicht. Isais hierzu. Isais hielt Ausschau von Grönland her, nach wackeren Helden, Ungebeugten. Prüfend sah sie den bestimmten Stamm, zu dessen Besten sie sich bekennt. Wenige sind's auf das Ganze gesehen und auch daraus geringe Anzahl. Da ich erkannte durch den grünländischen Spiegel die heilige Schar, ihr gilt mein Herz, zu euch ist's gesprochen. Hoch haltet die Wahl, nicht missachtet die Kür. Kein anderes Geschlecht eures Dienstes könnte walten. Unsere heilige Schwester bekennt sich nicht zu den Deutschen. Es wäre vermessen zu behaupten, sie, die reinste, stünde den chipsfressenden und biersaufenden Mongos nahe, die sich in ihrem sklavischen Wohlgefallen den Stempel Deutsch freiwillig aufprägen lassen. Isais Liebe huldigt jene Besten dieses einen Stammes, aufrechte. Die geringe Anzahl innerhalb des genannten Stammes sein können. Sprachen auch die Bibelschriften bereits von jenen 144.000, die den Giganten Berg Zion bezwingen. Menschen, die mit den Flaggen der Weimarer Sozi-Republik sich auf den Straßen zeigen, um mit den Werkzeugen jenes Sozialismus eine Abkehr vom Sozialismus, wie auch immer, erzeugen zu wollen, kommt dem Löschen eines Feuers mit Kerosin gleich. Hochidiotie wohnt unserer Heimat gleichsam inne wie das Geschlecht der Hyperion. Ein nicht aufzuhaltender Sturm brach im Jahre 1987 mittels zunächst lauer Lüftchen ins Mittelreich. Wer es noch nicht wissen sollte, der uns bevorstehende Orkan begann eigentlich bereits am 26. April 1980 mit einer gigantischen Vergiftungswelle, die mittels der Ostwinde ins Mittelreich getragen werden sollte. Das Göttliche aber beschützt seine Lieben und so blieben weite Teile des Heimatlichen von satanischer Planung rein. Bei einer unter der Leitung von Anatoli Djatlov durchgeführten, am 25. April 1986 begonnenen Simulation eines vollständigen Stromausfalls kam es aufgrund schwerwiegender Verstöße gegen die Sicherheitsvorschriften sowie der bauartbedingten Eigenschaften des graphitmoderierten Kernreaktors vom Typ RB-MK-1000 zu einem unkontrollierten Leistungsanstieg, der am 26. April um 1.23 Uhr und 44 Sekunden zur Explosion des Reaktors und zum Brand des als Moderator eingesetzten Graphits führte. Tschernobyl sollte die Schöpferfrequenz der im kommenden Lichtreich sich gerade inkarnierten Seelen der Hyperion aus ihrer Macht verschaffen, was dem Yahu grundsätzlich und gemäß unseres göttlichen Auftrages misslang. Noch einmal sei betont, der in der Öffentlichkeit als Unfall dargestellte Reaktorvorfall war ganz klar ein physisch-terroristischer Angriffskrieg gegen unser Volk. Erneut gegen unser Volk. Der zweite Teil des Drei-Stufen-Krieges erfolgte mittels satanischer Kriegserklärung gegen die Freiheit, welche am 11. September 2001 mittels der Sprengung der Gebäude in den United States vonstatten ging. Sofort nach Ausführung der Sprengungen, Raketenangriffe, Pentagon, verkündete der Diener des Gehörnten George Walker Bush den Patriot Act, Abkehr von aller bis dato gelebter Freiheit für Menschen. Als drittes und letztes Szenario auf der Agenda vollkommener Gewaltstruktur markiert und beendet die Corona-Diktatur alle Schreckensherrschaft des niedergeistigen Bastardtums jener aus Menschen und Tieren gemischten Ekelrassen. Allerspätestens im Jahre 2029 ist für das Satanikum der Hammer gefallen. Es sei noch so lange hin bis dahin, mokierten sich reichlich viele Leser innerhalb des Volkes, als ich vor Jahren noch von einer weit entfernteren Zukunftsschau berichtete, nämlich 2036-37. Der enormen Schwäche des Satanischen und seiner energielosen Ohnmacht, zudem der vielfachen Erstarkung lichten Geschlechts, haben wir die positive Verkürzung der Schattenmacht zu verdanken. Normalerweise bedeutet ein Zyklus etwa 27 bis 28 Jahre, die zwischenzeitlich sich auf 25 verkürzen. Sofern wir alle unsere Kür erfüllten. Sofern wir alle unsere Kür erfüllen würden, wäre zionistischer Schabernack bereits in diesem Jahr dem Tode geweiht. Bereits in diesem Jahr dem Tode geweiht. Verstehst du? So dann stünden wir auf dem Berg, der kaum zu bezwingen bisherig war. Es ist mein Wille, wenn auch dieser just nicht verstanden werden sollte, einen der größten unseres Geschlechts hiernach zu huldigen. Weiteres Wort im Nachgang. Wie jede Blüte welkt und jede Jugend dem Alter weicht, blüht jede Lebensstufe, blüht jede Weisheit auch und jede Tugend. Zu ihrer Zeit und darf nicht ewig dauern. Es muss das Herz bei jedem Lebensrufe bereit zum Abschied sein und neu beginne, um sich in Tapferkeit und ohne Trauern in andere neue Bindungen zu geben. Und jedem Anfang wohnt ein Zauber inne, der uns beschützt und der uns hilft zu leben. Wir sollen heiter Raum um Raum durchschreiten, an keinem wie an einer Heimat hängen. Der Weltgeist will nicht fesseln uns und engen, er will uns Stuf um Stufe heben weiten. Kaum sind wir heimisch einem Lebenskreise und traulich eingewohnt, so droht erschlaffen. Nur wer bereit zum Aufbruch ist und Reise, mag lähmender Gewöhnung sich entraffen. Es wird vielleicht auch noch die Todesstunde uns neuen Räumen jung entgegensenden. Des Lebensruf an uns wird niemals enden. Wohlan denn, Herz, nimm Abschied und gesunde. Bewusst ließ ich die Versform aus, um dich zum Nachsinnen einer uns vorbestimmten Gesamtheit zu bewegen. Bitte lies Weises aus der Feder Hermann Hesses wiederholt und besinne dich des Gesagten, was uns einst verloren, wessen wir mehrmals vertrieben durch des Feindes gewalttätige Hand, dessen sind wir nun gesundet, Raum um Raum zu durchwandern und an Erfahrenem und Erfahrung zu wachsen, ist der Weg des lichten Kriegers zurück in das ihm eigene. Verbindung zu Ahnen und Energie von unsagbarer Kraft steht uns dicht kommend bevor. Geistig zunächst, auch in Seelenvollkommenheit bereits geschehen. Die physische Inanspruchnahme erfolgt hiernach. Wann wir das System nicht ertragbarer Unordnung zu seinem Ende führen werden, obliegt allein unserer Macht. Nicht Polizei und Militär sind die Macht innerhalb eines Stammes von sich selbst bewussten Schöpferseelen. Bewusstheit ist der Aufgang alles siegreichen Seins. Mensch, besinne dich